طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Letztes Mal haben wir das Kapitel über die Pflicht des Gemeinschaftsgebetes beendet und wir haben auch darüber gesprochen, welche Vorzüglichkeit solch ein Gemeinschaftsgebet mit sich bringt. Und wir haben auch darüber gesprochen, zu guter Letzt, wie man sich im Gemeinschaftsgebet hinstellt. Und damit sind wir fertig. Heute beginnen wir mit einem neuen Kapitel. Und zwar lautet es Babun fi al-Ahkam allati tata'allaqu bil-Masbuq. Also geht es um die Nachzügler beim Gemeinschaftsgebet, wenn man also zu spät zum Gemeinschaftsgebet kommt. Zusammengefasst ist nach der richtigsten Ansicht der Gelehrten derjenige, der zu spät zum Gebet kommt, das Gemeinschaftsgebet dadurch erreicht, dass er eine Raka'a noch mitbekommt vom Gemeinschaftsgebet. Also mindestens eine. Die letzte natürlich. Wenn er mehr als eine Raka'a mitbekommt, dann hat er das Gemeinschaftsgebet nicht mitbekommen. Und hier müssen wir aber unterscheiden. Wenn wir sagen, er hat das Gemeinschaftsgebet erwischt oder hat das Gemeinschaftsgebet nicht erwischt, was meinen wir damit? Damit meinen wir, dass er an diesem Gebet teilgenommen hat, gesetzlich gesehen. Das bedeutet, das ist als Beispiel, wenn er, ihr wisst, dass derjenige, der zum Freitagsgebet zu spät kommt, wenn er die letzte Raka'a noch mitbekommt, nach dem, was wir gerade gesagt haben, dann hat er das Freitagsgebet noch erreicht. Wenn er allerdings zum Beispiel in das Gebet eintrifft, nachdem der Imam schon zur Niederwerfung runtergegangen ist, in der zweiten Raka'a, zum Sujud runtergegangen ist, dann hat er natürlich die zweite Raka'a verpasst. Insofern hat er das Freitagsgebet an sich verpasst. Und das bedeutet für ihn, dass er, wenn der Imam fertig ist, seine vier Raka'at nachholen muss und nicht mehr zwei, weil sein Freitagsgebet automatisch dann in ein Wuhr-Gebet umgewandelt wird. Aber jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, naja, wenn ich schon zu spät komme zum Gebet und sowieso nicht mehr das Freitagsgebet mit erwische oder irgendein anderes Gebet genauso, dann kann ich ja auch warten, bis der Imam fertig ist mit dem Gebet. Was viele Leute machen, sie kommen in die Moschee und sehen, dass der Imam schon im letzten Tashahhud sitzt. Und dann sagen sie untereinander, die zwei Leute, die Freunde, die halt reinkommen, sagen, setzt euch jetzt nicht hin, also betet nicht mit ihnen mit, sondern wartet, bis sie fertig sind und dann stehen wir, dann beten wir alleine zusammen in der Gemeinschaft, ein neues Gemeinschaftsgebet. Und das ist auch nicht richtig, sondern die Person soll mitbeten mit der Gemeinschaft, auch wenn sie keine einzige Raka'a mit der Gemeinschaft zusammen gebetet haben. Weil die Belohnung des Gemeinschaftsgebetes bekommen sie inshallah auf jeden Fall. Weil ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man sogar wenn man zur Moschee kommen möchte, um ein Gemeinschaftsgebet zu verrichten, und man findet vor, dass die Leute schon gebetet haben, dann bekommt man genau die gleiche Belohnung, als hätte man mit der Gemeinschaft gebetet. Ja? Insofern, und in einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ma adraktum fasallu. Das heißt, was ihr noch vom Gebet erwischen könnt, das betet mit. Ja? Also dann, wenn man also sagt, also ich bete nicht mit, warte bis sie fertig sind, dann hätte man natürlich diesem Hadith zuwidergehandelt, logischerweise. Insofern, das Gemeinschaftsgebet, von der Belohnung her, hat man inshallah erreicht. Aber gesetzlich gesehen, hat man dieses Gebet an sich nicht mehr erwischt, wenn man die letzte Raka'a nicht mitbekommen hat. Und ich denke, an diesem Gebet ist es klar geworden, inshallah. Dann, liebe Geschwister, diese Raka'a, wann ist der späteste Zeitpunkt, an dem derjenige, der Nachzügler ist, die Raka'a noch mit erwischt? Und zwar, wenn er den Ruku' der letzten Raka'a erwischt. Das heißt, die Verbeugung der letzten Raka'a. Und Raka'a wird manchmal so übersetzt als Gebetssequenz, ja, weil das so eine Einheit ist. Und diese letzte Verbeugung im Gebet, wenn er die erwischt, dann hat er die letzte Raka'a erwischt. Und allgemein, jede Raka'a, jede Gebetssequenz, jede Gebetseinheit, jeder Gebetsabschnitt, erwischt man dadurch, dass man in dieser Raka'a die Verbeugung erwischt. Aber weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man adraka al-ruku', faqad adraka al-raka'a. Wer die Verbeugung erwischt, hat die Raka'a erwischt. Ja? Der Hadith ist bei Abu Dawud und er ist sahih. Und ebenso kennt ihr den berühmten Hadith von Abu Bakr bei Al-Bukhari, wo er zum Gebet kam und dann waren die Sahaba mit dem Propheten in der Verbeugung. Und dann hat er was gemacht? Er hat von Weitem sich hingestellt und ist da auch in die Verbeugung gegangen. Obwohl er nicht sich in die Reihen eingereiht hatte. Ja? Und danach, also hat sich verbeugt, weil er wollte unbedingt diese Raka'a mitbekommen. Ja? Und dann hat er, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Sami Allahu liman hamida, dann ist er aufgegangen und dann ist er nach vorne gelaufen im Gebet, bis er in den Reihen drin war. Ja? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm nicht gesagt, dass er diese Raka'a nachholen muss. Und das weist auch darauf hin, dass man die Raka'a wodurch erwischt, indem man die Verbeugung noch mitbekommt. Wenn der Imam in der Verbeugung ist, wann ist in dieser Situation der letzte Zeitpunkt, wann man den Imam noch erwischt in der Verbeugung? Und zwar, sobald er anfängt zu sagen, Sami'allahu liman hamida. Sobald er das Sin spricht von Sami'allahu liman hamida, der erste Buchstabe von S, das Sin auf Arabisch, dann ist er aus der Verbeugung raus und hat sich praktisch in das Stehen begeben, in Al-Qiyam begeben. Und dann ist die Verbeugung also vorbei. Dann, wenn man dann reinkommt, dann würde man also die ganze Raka'a nachholen müssen. Wenn man jetzt in das Gebet eintritt, wie tritt man dadurch ein? Man sagt Allahu Akbar im Stehen. Muss Allahu Akbar im Stehen sagen. Und darf nicht sagen, und darf nicht zum Beispiel zur Reihe laufen und dann runtergehen. Angenommen, die Leute sind gerade in Ruku' oder sie sind gerade im Sujud, in der Niederwerfung, egal. Dann darf man nicht einfach sich in die Reihe hinstellen und dann sich runter bewegen und dabei Allahu Akbar sagen. Ja? Weil dieses Allahu Akbar nennt man Takbirat al-Intiqal. Das heißt, dass derjenige Takbir, den man sagt, um von einer Position zur nächsten zu kommen. Das ist dieser Takbir. Und den Takbir, den wir aber brauchen, ist welcher? Der erste Takbir vom Salah. Das ist der Takbir, dass man ins Gebet reinkommt. Ja? Und das ist ein Unterschied. Diesen nennt man übrigens Takbirat al-Tahrim. Tahrim kommt vom Wort Haram. Warum? Alhamdulillah. Weil dadurch, dass man Allahu Akbar sagt, am Anfang des Gebetes, werden einem bestimmte Dinge verboten, die einem vorher halal waren. Okay? Deswegen heißt Takbirat al-Tahrim. Und auch gesetzlich gesehen ist etwas anderes. Takbirat al-Tahrim, dadurch, dieser ist ein Rücken. Dieser ist ein Rücken. Eine Säule des Gebetes. Aber Takbirat al-Intiqal, da gibt es manche Gelehrte, die sagen, es ist ein Sunnah. Und wir haben gesagt, wir bevorzugen zu sagen, dass es Wajib ist. Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, ist was anderes, nicht der gleiche Takbir. Und wenn man aber bei der Gemeinschaft mitbeten will und sie sind schon in der Verbeugung, dann muss man also Allahu Akbar im Stehen sagen. Man sagt Allahu Akbar im Stehen und dann begibt man sich erst zur Position, wo die Leute gerade sind. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt Allahu Akbar im Stehen und dann sagt man noch einmal Allahu Akbar, um sich der Übergangstakbir sozusagen von dieser Position des Stehens zur Position, wo sie gerade sind. Das ist, wenn man dieser Ansicht folgt, dann folgt man dieser Ansicht, oder die Gelehrten, die dieser Ansicht folgen, folgen dieser Ansicht, weil das ursprünglich gesehen immer so der Fall ist. Immer wenn du eine Position verwechselst im Gebet, sagst du den Takbir. Außer in einem Fall, wenn du natürlich von der Verbeugung dich da aufstehst, hinstellst, dann sagst du Sami Allahu liman Hamida. Wie dem auch sei, die zweite Ansicht ist, dass dieser Takbir wegfällt. Dass dieser Takbir wegfällt. Und zweifellos muss man diesen Takbir nicht sagen, den zweiten Takbir. Und man kann Allahu Akbar im Stehen sagen und direkt zur Position runtergehen. Ja? Und jeder weiß, wenn er in diese Situation gerät, dann, und möchte vielleicht gerade noch den Ruku' erwischen, dass er dann nicht damit beschäftigt ist, oder sich nicht damit beschäftigen möchte, den Takbir zu sagen, ja, der auch nicht unbedingt jetzt viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil man sowieso meistens sagt, während man sich bewegt. Aber den kann man weglassen, weil es gibt eine Überlieferung dazu über Umar ibn Khattab, dass er gesagt hat, also um die sinngemäß um den Takbir der Intiqal, dieser Takbir von Position zu Position, um den kümmere ich mich in solchen Situationen nicht. Ja? Insofern kann man den weglassen. Und aufgrund dieser Überlieferung und auch aufgrund der Tatsache, dass eigentlich bewegt man sich ja nicht von diesem Stehen, von dem ersten Takbir, zu der, sage ich mal, Verbeugung. Das ist eigentlich nicht dieser Positionswechsel. Denn das erste Stehen hat man nur gemacht, um ins Gebet hineinzukommen. Normalerweise würden wir jetzt die Fatiha lesen. Und dann würde wir das Allahu Akbar sagen. Ja? Oder stellt euch vor, ihr stellt euch im Gebet hin und ihr wollt dann zum Sujud runtergehen. Normalerweise also ist das nicht der Weg, dass man vom ersten Stehen zum Sujud geht. Oder vom ersten Stehen zum Sitzen geht, wenn er gerade sitzt. Ja? Das ist also kein Übergangstakbir im eigentlichen Sinne. Allah weiß am besten Bescheid. Aber besser ist, man sagt diesen Takbir, dann hat man auf jeden Fall ihn gesagt und das schadet ja nicht. Und wie gesagt, wenn man ihn sagt, wie es sein soll, und zwar, wenn man ihn spricht, während man sich bewegt, weil ihr wisst ja, manche Leute sagen diesen Takbir, wenn sie schon angekommen sind im nächsten Rücken. Ja? Also angenommen, manche Leute, sie stehen, den Koran haben sie gelesen, dann sagen sie Allahu Akbar und dann machen sie Ruku', Verbeugung. Und andere, sie verbeugen sich und dann, wenn sie angekommen sind, sagen sie Allahu Akbar. Und dazwischen gibt es Stufen. Ja? Und wie gesagt, also man soll auf jeden Fall darauf achten, dass der Takbir gesagt wird, während man sich bewegt. Er muss nicht komplett gesagt sein, während man bewegt, aber Hauptsache, während der Bewegung sagt man den Takbir, teilweise zumindest. Weil allein schon der Tatsache, dass man der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg geht, weil es gibt manche Gelehrte der hanbalitischen Rechtsschule, die gesagt haben, dass wenn du dein Takbir sagst, während du schon angekommen bist, zum Rücken, dann ist dein Gebet weg, ungültig. Ja? Also warum? Weil der Takbir ist bei ihnen Wajib. Ja? Und der Takbir ist Wajib. Und wann ist er Wajib? Ist zwischen den Arkan. Wenn du absichtlich einen Wajib weglässt, dein Gebet weg. Okay? Das ist klar. Deswegen, also allein schon dieser Sache aus dem Weg zu gehen, soll man den Takbir zum richtigen Zeitpunkt sagen. Gut. Egal, in welcher Situation die Gläubigen im Gebet gerade sind, wenn du kommst, begibst du dich in die Position, wo sie sich gerade befinden. Aufgrund des Hadithes von Abu Huraira, radiallahu anhu, den man dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zuschreibt, dem er sagte, إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا. Wenn ihr zum Gebet kommt, während wir gerade in der Niederwerfung sind, dann werft euch auch nieder. Oder dann werft ihr euch auch nieder. Aber wertet dies nicht. Oder zählt dies nicht. Gemeint ist die Raka'a. Die zählt nicht. Wenn man im Sujud ist, weil das ist natürlich nach der Verbeugung schon längst. Ja? Deswegen also diese Raka'a wird nicht mehr gewertet. Wie ist es mit der Fatiha eigentlich? Normalerweise die Fatiha ist auch ein Rukun, aber der entfällt. Dieser Rukun entfällt. Das heißt, wenn du es gibt zwei Situationen. Entweder du kommst, also die Relevanz sind jetzt für die Fatiha. Entweder du kommst ins Gebet und du kannst noch die Fatiha lesen und dann liest du sie. Oder du kannst sie nicht mehr lesen oder nur teilweise lesen, dann entfällt sie. Ja? Du weißt natürlich nicht, wie lange noch Zeit hast du lesen, das weißt du nicht. Kannst du nicht wissen. Selbst wenn er Surat al-Kawthar anfängt zu lesen, weißt du nicht, weil vielleicht fügt er noch eine Sura hinzu, was nie vorkommt, aber kann ja mal vorkommen. Ja? Man darf ja mehrere Suren lesen in einer Raka'a. Wie dem auch sei, man liest dann die Fatiha, sobald man kommt, und wenn dann Allahu Akbar sagt, da hat man ja immer noch ein paar Sekunden Zeit, aber wenn man Angst hat, dass der Imam jetzt Sami Allah und Muhammad sagt, nee, dann muss man auf jeden Fall die Lesung unterbrechen und in Ruku' gehen. Ja, und wenn dann der Imam jetzt folgende Situation, du hast mindestens eine Raka'a verpasst, wann holst du sie nach? Und zwar nachdem der Imam den zweiten Taslim gesprochen hat. Natürlich, wenn ich sage, nachdem der Imam den zweiten Taslim gesprochen hat, also nach links, dann meine ich natürlich damit in dem Fall, wenn er ihn spricht. Weil es kann sein, er lässt ihn weg. Denn es, wir haben gesagt, wir kennen, als wir über die Arkan-Salah gesprochen haben, haben wir gesagt, es gibt vier verschiedene Versionen, die authentisch überliefert sind, wie man den Taslim sprechen kann. Und eine davon ist, dass man eben Assalamu alaikum nur einmal sagt. Und zwar nicht ganz geradeaus, sondern ein bisschen nach rechts geneigt. Einmal und das war's. Ja? Und natürlich in diesem Fall sagt man, steht man direkt danach auf. Wie dem auch sei, wenn der Imam mit dem Taslim fertig ist, mit dem gesamten Taslim fertig ist, dann steht man auf und holt nach. Ich weiß nicht, warum manche Leute schon aufstehen, nachdem der Imam den ersten Taslim gesprochen hat. Das Gebet auf jeden Fall ist inshallah gültig. Inshallah gültig, weil der zweite Taslim ist sowieso Sunnah und kein Rücken. Aber das Mindeste, was wir sagen, ist eine wie sagt man, ein, also sie haben sich ein bisschen vorausgeeilt, ja, sind sie ein bisschen vorausgeeilt, weil der Imam ist noch nicht fertig. Ja? Also insofern ist es ein bisschen problematisch, aber inshallah ist ihr Gebet gültig. Auf jeden Fall warten, bis der Imam fertig ist mit dem Taslim und dann steht man auf. Gut. Jetzt gibt es eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, aufgrund unterschiedlicher Überlieferungen, die alle authentisch sind. Der Teil, den du nachholst, oder der Teil, den du betest, nachdem der Imam fertig ist, ist das der Teil, den du am Anfang verpasst hast, oder ist das der Teil, den du am Ende noch nicht gebetet hast? Um das zu verdeutlichen, das Dhuhr-Gebet hat vier Raka'at. Du kommst in der dritten Raka'at rein. Betest mit dem Imam 1, 2 Raka'at. Für den Imam waren es aber die dritte und die vierte. Für dich ist es die dritte und die vierte gewesen? Oder war es für dich die erste und die zweite? Ja? Das ist sehr entscheidend, weil damit hängt zusammen, ob du zum Beispiel in, sagen wir mal, im Isha-Gebet, da liest man den ersten zwei Rakat laut. Wenn du jetzt nur zwei Rakat mitbekommen hast vom Isha-Gebet und holst jetzt zwei nach, willst du da jetzt laut lesen, weil das die ersten zwei sind? Oder willst du leise lesen, weil das für dich die dritte und die vierte ist? Ja, das ist sehr entscheidend. Ja, und darüber gibt es, wie gesagt, zwei bekannte Ansichten von Gelehrten. Und die einen stützen sich auf die Überlieferung, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّ, was ihr verpasst habt, das vervollkommnet. Oder das vervollständigt. In dieser Überlieferung, das ist der Beweis für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass man mit dem Imam, der Imam hat zwar die dritte und vierte gebetet, ich habe aber die erste und zweite gebetet. Und jetzt vervollständige ich mein Gebet, indem ich nach dem Imam aufstehe und bete ich meine dritte und die vierte. Ja. Das ist die eine Version. Aber dieser Hadith an sich wurde auch überliefert mit einem anderen Wortlaut. Ja? Und zwar ist es nicht fa'atimmu, das vervollständigt, sondern faqadu. Und das Wort yaqadi hat zwei Bedeutungen und eine davon ist, das holt nach. Und jetzt holt man nach. Wie kann man nachholen? Man kann nur nachholen, wenn der Teil, den man mit dem Imam gebetet hat, der dritte und die vierte war. Und jetzt holt man die erste und die zweite nach, weil die hat man verpasst. Ja? Ich habe gerade angedeutet, dass dieses Wort yaqdi zwei Bedeutungen hat. Die eine Bedeutung ist nachholen und die andere Bedeutung stimmt überein mit dem ersten Hadith. Und deswegen ist die bevorzugte Ansicht, dass man nicht nachholt, sondern sein Gebet vervollständigt. Das heißt also, zusammengefasst noch einmal, wenn man mit dem Imam die dritte und die vierte Raka'a gebetet hat, dann war das für einen selbst die erste und die zweite. Ja? Daraus ergibt sich vieles. Ja? Unter anderem, also darauf kann man aufbauen. Darauf kann man aufbauen. Wenn man diese Regel verstanden hat, ergibt sich automatisch andere Sachen. Daraus ergibt sich zum Beispiel, wenn du mit dem Imam in der dritten und vierten Raka'a reingehst, und er betet gerade meinetwegen das Dhuhr-Gebet, oder lassen wir Dhuhr-Gebet weg und das Asr auch, sondern wir nehmen das Isha-Gebet aus einem bestimmten Grund. Im Isha-Gebet ist uns nicht bekannt, dass man nach der Fatiha in der dritten und vierten Raka'a etwas liest. Ist mir nicht zu Ohren gekommen. Okay? Beim Dhuhr- und Asr-Gebet sehr wohl. Da ist überliefert authentisch, dass man auch nach der Fatiha lesen kann. Und es eine Sunna ist. Aber im Isha-Gebet nicht. Jetzt, wenn ich mit dem Imam die dritte und die vierte Raka'a gebetet habe, und das ist für mich die erste, dann lese ich nach der Fatiha hinter dem Imam. Also, obwohl der Imam nur die Fatiha liest, ja, und der Imam normalerweise liest die Fatiha länger als die Leute, die hinter ihm sind, absichtlich, damit jeder mitkommt, logischerweise, dann, wenn ich fertig bin, lese ich danach eine zweite Sura. Und in der zweiten Raka'a ebenso, die für den Imam die vierte ist. Ist das klar, was ich gesagt habe? Oder soll ich es nochmal wiederholen? Ja? Weil wenn nicht, dann könnt ihr jetzt oder danach, lieber danach nochmal fragen. Okay? Jetzt, wenn es, das ist die Ansicht, die wir jetzt gerade gesagt haben, dass die richtigere Ansicht ist. Ja? Aber nach der zweiten Version, wenn man die vorfindet, wie gesagt, kann man niemandem vorwerfen, aber es ist die weniger richtige Ansicht. Ja? Aber nach der zweiten Ansicht würde es was bedeuten, wenn der Imam gerade die dritte und vierte Raka'a vom Isha-Gebet verrichtet, betest du hinter ihm und liest nur die Fatiha, weil das ist für dich auch die dritte und die vierte. Klar. Gut. Okay. Und daraus ergibt sich dem Geschwister auch das nächste, ob man laut oder leise liest. Ja? Also, wenn der Imam die dritte und vierte verrichtet von Isha und ich stehe jetzt auf, um noch zwei Rakat nachzuholen, nach der richtigen Ansicht bete ich jetzt die dritte und die vierte und deswegen lese ich leise. Ansonsten würde ich laut lesen. Gut. Was auch jetzt, liebe Geschwister, zu diesem Thema gehört, und dann ist dieser Block mehr oder weniger abgeschlossen, und zwar wenn man in das Gebet eintritt und der Imam liest schon die Fatiha ab dem Zeitpunkt, dann entfällt der Dua al-Istiftah. Das heißt, der Dua, den man sagt am Anfang, die meisten Leute sagen Subhanak Allahumma oder irgendwelche andere Ad'iyah, die überliefert worden sind, die entfallen. Logischerweise, weil der Imam liest jetzt den Koran und du bist aufgefordert, ohne ins Detail zu gehen, allgemein den Koran zuzuhören und dich nicht zu beschäftigen, mit dem Dua zu sprechen, wenn der Koran gelesen wird. Im Gebet natürlich gemeint. Ja. Gut, dann, liebe Geschwister, Folgendes. Was auch zusammenhängt mit diesem Gemeinschaftsgebet. Die Leute, die hinter dem Imam beten, kann man in vier Kategorien einteilen. Die erste Kategorie von solchen Leuten sind diejenigen, die der Imam, der ist schon viel weiter als sie und sie sind, also der Imam ist schon zwei Positionen weiter und die sind immer noch hinten dran. Okay? Das passiert wann? Das kann passieren meistens bei Leuten, die vielleicht neu im Islam sind. Also was auch schon passiert ist, mir besitzt beim Gebet, beim Sujud und die anderen standen noch hinten, haben noch Koran gelesen. Also. Aber die waren noch neu im Islam. Ja? Das passiert. Auf jeden Fall, das ist der erste Fall, dass Leute sind also viel zu spät dran. Der zweite Fall ist, dass man dem Imam folgt. Der dritte Fall, dass man gleichzeitig sich mit dem Imam bewegt. Und der vierte Fall, dass man sich vor dem Imam bewegt. Gucken wir uns die vier Situationen nochmal an. Die erste Situation ist, dass man sich viel zu spät bewegt als der Imam. Wenn man es absichtlich macht, logischerweise, dein Gebet ist weg. Weil das ist kein Gemeinschaftsgebet mehr. Ja, wenn der Imam schon im Sujud und du stehst noch, liest den Koran noch, dann stimmt was nicht. Dann hast du nicht mit dem Imam gebetet. Dann ist dein Gebet ungültig. Sollte es einen anderen Grund geben, dass du zum Beispiel aus voller Erschöpfung nicht mitgekriegt hast oder du warst blind, möge Allah uns davor bewahren, und du kannst auch nicht hören, taub, stumm, ja, dann, das ist was anderes, aber sobald man dann weiß, dann holt man eben diese Positionen nach, kommt, dass man mit dem Imam mitkommt, ja. Ansonsten achte man darauf, dass der Imam, wenn er Allahu Akbar sagt und seine Position wechselt, wechselst du deine Position mit ihm und sagst nicht und wartest nicht, also zu lange, ja, weil manche Leute zum Beispiel, wenn man im Sujud ist, im ersten Sujud, in der ersten Sajda, dann machen sie Dua und dann sagt der Imam Allahu Akbar, setzt sich hin und sagt Rabbi Ghfirli und wartet und sagt jetzt gleich Allahu Akbar für die zweite Sajda und die anderen sind noch im Sujud, weil sie jetzt vorgenommen haben, lange Dua zu machen. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zwar uns angespornt, dass wir lange Dua machen sollen im Sujud, aber nicht zu lang, dass wir mit dem Imam nicht mehr mitkommen. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Deswegen, liebe Geschwister, wenn der Imam die Position wechselt, wann ist es Sunna, dass man sich bewegt? Sunna ist, dass man sich bewegt, der zweite Fall, Al-Mutaba'a, und zwar, sobald der Imam sich bewegt hat, danach bewegt man sich. Und dafür gibt es klare Beweise dafür, und die wir gleich anschauen werden. Der dritte Fall, der ist Makruh, dass man sich gleichzeitig mit dem Imam bewegt, egal was gleichzeitig macht, und es macht sowieso, und der vierte Fall ist Haram, weil man vor dem Imam was macht. Klar, wenn es absichtlich vor dem Imam was macht, darüber reden wir gleich, dann ist natürlich sein Gebet aber ungültig, ja, das ist klar. Aber angenommen, du bewegst dich vor dem Imam aus Versehen, du gehst in eine Position aus Versehen, du hast irgendein Geräusch gehört und dachtest, wäre Takbir oder was auch immer, dann musst du zu der Position zurück, wo du vorher warst, und bewegst dich dann von dort aus zum richtigen Zeitpunkt noch einmal. Weil die Bewegung war an sich ungültig und zusätzliche Bewegung, die keine Bedeutung hat. Ja? Jetzt reden wir, bevor wir zu dem Eigentlichen kommen, noch einmal über die dritte von diesen vier Situationen, und zwar diejenigen, die man gleichzeitig macht. Das ist auch Makruh, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben angeordnet hat, dass man das nach dem Imam immer alles macht und nicht gleichzeitig. Und jetzt, wann findet man das öfter vor? Man findet das vor, wenn der Imam irgendein Takbir oder irgendeine Aussage viel zu lang die Länge zieht. Ja? Das heißt, wenn der Imam zum Beispiel sagt, Allahu Akbar anfängt zu sagen, während er noch im Stehen ist, ja, dann automatisch die Leute dann bewegen sich im Team. Ja? Weil die Leute, die gerade in die hinteren Reihen, die sehen den Imam ja gar nicht. Ja? Und jeder von uns kennt das, dass es ihm passiert, dass sobald der Imam das A von Allahu Akbar sagt, dann bewegt er sich schon. Okay? Und manchmal passiert es dann, dass man aus Versehen sogar vor dem Imam unten ankommt. Richtig logisch, ja. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn der Imam die Sunna umsetzt und die Ma'mumin auch, dann ist es völlig egal, und darüber haben wir schon mal gesprochen, ob man den Imam sieht oder nicht. Man hat kein Problem damit. Ja? Man hat kein Problem damit. Wo sich das auch zeigt, ist, wenn der Imam beim Taslim, beim Sagen von Assalamu alaikum wa rahmatullah links und rechts, das zu lange die Länge zieht, ja, was übrigens nicht überliefert worden ist, sondern es ist das Gegenteil überliefert worden, aber nicht authentisch. Es ist überliefert worden, dass man den Taslim kurz und knapp sagen soll. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja, so ist überliefert worden, dass man das sagen soll, aber das ist nicht authentisch überliefert worden. Aber wir brauchen diese Überlieferung nicht, um zu zeigen, dass man sich länger ziehen soll und nicht also nicht absichtlich lange in die Länge ziehen soll, weil wir wissen ja, bei den Gottesdiensten ist es ja genau umgekehrt. Derjenige, der diesen Ausdruck in die Länge zieht, der muss uns sagen, warum er es gemacht hat. Und nicht wir müssen ihm sagen, dass es kurz ziehen soll. Weil normalerweise, wenn da steht, der Prophet s.a.w. sagte nach links und rechts oder nach rechts und links, Assalamu alaikum wa rahmatullah, was verstehe ich darunter? Ich verstehe darunter, dass ich sage, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das war's. Ich kann nicht aus dem Hadith verstehen, dass ich sagen soll, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das kann ich nicht darunter verstehen. Also wenn der Überlieferer das mir sagen wollte, hätte er das gesagt, dass er es in die Länge gezogen hat. Das ist nicht die normale Art, wie man spricht. Okay, wie dem auch sei, in diesem Moment passiert es, dass der Imam dieses sehr lange die Länge zieht und dann sagt der Imam hinter ihm, aus Versehen oder absichtlich, vor dem Imam, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ja? Und dann, Wallahu a'lam, ist sein Gebet kein Gemeinschaftsgebet mehr, sondern sein Gebet ist dann ein Fardgebet, ein einzelnes Gebet. Das ist wie wenn du aus dem Gemeinschaftsgebet, du darfst ja aus, in einer Notwendigkeit aus dem Gemeinschaftsgebet herausgehen. Ja? Darüber haben wir aber auch schon mal gesprochen, Wallahu a'lam. Und zwar angenommen, du bist, nur um das zu verdeutlichen, angenommen, du bist in einem Gemeinschaftsgebet und jetzt mittendrin, das war vorher nicht, plötzlich fängt dein Magen an zu drücken oder deine Blase an zu drücken. Und du hast nicht damit gerechnet. Oder du hast gedacht, inshallah, das Gebet schaffe ich noch locker und dann gehe ich danach, was ich noch nicht machen soll. Ne? Aber es, und dann mit dem Gebet drückt es so sehr, oder aufgrund einer Krankheit oder Schmerzen, was auch immer, sagst du dir, ich möchte jetzt das Gebet zu Ende verrichten und dann gehen, weil ich kann nicht warten, bis der Imam fertig ist. Das kann besonders passieren, wenn der Imam sowieso lange beten will, weil es das Nachtgebet im Ramadan ist. Ja? Dann betest du einfach alleine dein Gebet zu Ende. Wie gesagt, das ist eine Notwendigkeit. Ja? Statt dein Gebet abzubrechen, betest du dann alleine zu Ende und gehst dein Gebet raus und das war's dann, bist du fertig. Dann hast du natürlich dann ist dein Gebet ein, wie gesagt, hast du eben alleine gebetet. Ja? Und solch eine Person, gehen wir davon aus, dass es für sie genauso gilt. Wenn das Leben spricht vor dem Imam, dann hat das Gebet alleine beendet. Ja? Wenn das allerdings im zweiten Taslim passiert, ist kein Problem, obwohl es natürlich ein Widerspruch ist zu dem, was der Prophet gesagt hat. Also kein Problem im Sinne von, dass das Gebet nicht ungültig ist, oder das Gebet nicht gültig ist, meine ich. Ja? Aber Problem schon, weil der Imam hat noch nicht fertig gesagt und du sagst es vor ihm. Ja? Das darfst du nicht. Und die Beweise sind, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem Hadith bei Bukhari, bei Muslim, der Beweis erstmal dafür, dass man nicht vor dem Imam irgendwas machen darf. أَمَا يَخْشَ أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, habt ihr nicht Angst, dass wenn jemand von euch den Kopf hebt bevor dem Imam, dass Allah seinen Kopf in den Kopf eines Esels umwandelt oder seine gesamte Gestalt in die Gestalt eines Esels umwandelt. Und ihr wisst, liebe Geschwister, Allah ist zu allen Dingen mächtig. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch bei Bukhari bei Muslim, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Der Imam ist dafür, dass man ihm nachmacht. Fala tarka'u hatta yarka' wa la tasjudu hatta yasjud. Deswegen, wa alaikum salam, geht nicht in die Verbeugung, bis er in die Verbeugung geht und werft euch nicht nieder, bis er sich niederwirft. Jetzt könnte jemand sagen, gemeint ist, werft euch nicht nieder, bevor er anfängt, sich niederzuwerfen. Oder verbeugt euch nicht, bevor er sich anfängt, sich zu verbeugen. Nein, das ist nicht damit gemeint, denn die Freunde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben sich erst bewegt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon in der nächsten Position war. Und das wird dadurch klar, im Hadith von Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, sagt, er, kunna nusalli ma'a al-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fala yahnu ahadun minna dhahrahu, ahadun minna dhahrahu, hatta yara al-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yada'. Wir haben, Al-Bara ibn Azib sagte, wir beteten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer zusammen. Niemand von uns hat angefangen, seinen Rücken zu beugen. Sie standen, ja. Niemand von uns hat angefangen, seinen Rücken zu beugen, bis wir nicht gesehen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon seine Stirn auf dem Boden platziert hat. Ja. Der Hadith ist bei Muslim, bei Abu Dawud. Ja. Und deswegen findet man bei vielen Gebetenden hinter dem Imam, dass sie sich beeilen und vor dem Imam in der Position ankommen. Und das ist, wie gesagt, wie ist da, gegen die Sunna. Und wenn er das wüsste, dann müsste er sein Gebet, diese Position noch einmal von der Position zurückkehren, zu der Position, wo er vorher war, und dann nochmal die Bewegung zur richtigen Zeit machen. Und wenn er das erst erfährt, nachdem er fertig ist, nach dem Gebet, dann muss er also die Raka'a nachholen. Denn er kann diese Position nicht mehr nachholen, und wenn er einen Rücken einfach weglässt und es erst viel später merkt, wie wir gelernt haben, dann muss man ja die gesamte Raka'a nachholen. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. Das heißt, also verbeugt euch nicht vor mir, noch werft euch vor mir nieder, noch beendet euer Gebet vor mir. Ja. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi sagte: Musabaqatu al-imami haramun bi-ittifaq al-a'imma, la yajuzu li ahadin an yarka'a qabla imamihi wa la yarfa'a qablahu wa la yasjuda qablahu wa qad istafadat al-ahadith 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam bin-nahy 'an dhalik. Und zwar sagte Sheikh al-Islam, vor dem Imam oder dem Imam vorauszueilen, also schneller zu sein als der Imam, ist unter Übereinkunft der Imame haram. Und man darf sich zum Beispiel nicht vor dem Imam verbeugen, erheben, niederwerfen. Und darüber gibt es zahlreiche Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die dies einem verbieten. Und dass man vor dem Imam sich bewegt und irgendwas macht, ist ein Spiel, das der Shaitan mit einem treibt, damit der Mensch sein Gebet nicht vollkommen verrichtet. Denn die Frage, die man sich stellt, ist: Was profitiert man denn, wenn man vor dem Imam seine Position gewechselt hat? Null Komma nichts, gar nichts. Denn am Ende, du kannst sowieso dein Gebet nicht vor ihm beenden. Das geht nicht. Ja? Deswegen, manche Leute sind ungeduldig und wollen gleich runtergehen, bevor der Imam Allahu Akbar gesagt hat. Aber das bringt ja nichts, weil du kannst eh nicht dein Gebet vor ihm beenden. Also beruhige dich und genieße dein Gebet und versuche Allah so viel wie möglich zu gedenken. Und deswegen achte man darauf, liebe Geschwister. Und auf der anderen Seite natürlich sagen wir, aber das geht dich jetzt als Ma'mum, jemand, der hinter dem Imam steht, wenig an, sondern es geht mehr dem Imam an. Der Imam natürlich auch soll sich kurz fassen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا أَمَّا أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ. Und der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und zwar sagt er: Wenn jemand andere im Gebet anführt, dann soll er sich kurz fassen. Ja? Aber, liebe Geschwister, was heißt es denn, sich kurz zu fassen? Sich kurz zu fassen, wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich kurz gefasst hat im Gebet, logischerweise, weil er hat ja diesen Hadith gesprochen und er ist der Imam der Gläubigen überhaupt und der Imam der Propheten überhaupt und er hat natürlich das umgesetzt, was er gesagt hat, logischerweise. Und trotzdem hat er im Jumu'ah-Gebet zum Beispiel manchmal in der ersten Raka'a Surat al-Jumu'ah gelesen. Und die geht fast 1,5 Seiten. Und dann hat er in der zweiten Raka'a Surat al-Munafiqin gelesen. Und die geht auch ungefähr 1,5 Seiten. Das sind insgesamt 3 Seiten zur Raka'at. Das für manche Leute gilt das schon als zu viel. Ja? Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Freitag im Fajr-Gebet hat er in der ersten Raka'a Surat al-Sajda gelesen. Und al-Sajda geht 3 Seiten lang. Ja? Und dann hat er in der zweiten Raka'a im Fajr, Yom al-Jum'ah, am Freitag, hat er Surat al-Insan gelesen. Und al-Insan geht ca. 2 Seiten lang. Ja? Also nur, damit man sich bewusst macht, und 5 Seiten, 2 Raka'at, sind schon so eine gute Viertelstunde oder 20 Minuten, wenn mehr oder weniger. Aber wie gesagt, also das, was der Prophet gemacht hat, an sich ist die Erleichterung. Übertrieben ist was anderes. Übertrieben ist, wie wir in manchen Überlieferungen mitgeteilt bekommen haben, ist, dass ein Sahabi, den Hadith kennen wir alle, einmal Surat al-Baqara lesen wollte, im Isha-Gebet. Ja? Da haben sich Leute beschwert. Okay, da haben sie recht. Okay? Aber bei dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, das war nicht zu viel. So. Jetzt zwei, drei Punkte, dann sind wir fertig, Alhamdulillah. Und zwar, wir haben gesagt, wenn man vor dem Imam etwas macht, dann muss man zu der Position zurückkehren und es nochmal machen. Und wie wir sehen, liebe Geschwister, das gilt für was? Es gilt für die Arkan. Das gilt für die Arkan. Und zwar, das heißt für die Säulen im Gebet, die Bewegungen sind. Bewegungen im Gebet. Ja? Ansonsten, was man sagt, das hat damit nichts zu tun. Wenn ich vor dem Imam etwas sage, was Rukun ist, und absichtlich, das ist gar kein Problem. Ja? Weil angenommen, wir sitzen im, nehmen wir ein Beispiel, über das es keine Meinungsverschiedenheit gibt, wir sitzen alle im letzten, in der letzten Sitzung vor dem Taslim und der Imam aus irgendeinem Grund auch immer ist noch nicht fertig mit At-Tahiyyatu Lillah. Und das ist dann ein Rücken. Ja? Und jetzt sagst du At-Tahiyyatu Lillah vor dem Imam fertig. Das ist gar kein Problem, weil das ist auch, wie wir logischerweise nachvollziehen können, es geht ja darum, dass man ein Gemeinschaftsgebet verrichtet. Und wenn man vor dem Imam was macht, eine Bewegung oder so, das, man sieht das im Weiten, das ist kein Gemeinschaftsgebet, die beten nicht zusammen. Aber wenn du dir etwas leise sagst vor dem Imam, ist doch egal, das macht kein Problem. Und genauso, also wenn du zum Beispiel auch die Fatiha lesen würdest, vor dem Imam, vorfertig ist, angenommen du kommst ins Gebet und du sagst, ich möchte den Dua al-Istifrah nicht lesen. Ja, den Eröffnungsdua. Und du liest direkt die Fatiha vor dem Imam, bevor er anfängt zu lesen, dein Gebet ist gültig und das ist überhaupt kein Problem, wenn man also in diesem Fall einen Rücken vorher sagt. Na. Gut, dann jetzt noch folgende Punkte. Drei Punkte etwa, inshallah. Nummer 1, wenn man im Gemeinschaftsgebet ist, das ist eher ein heutiger Fall, eine Sache, die heutzutage passiert. Und zwar, du bist im Gemeinschaftsgebet, lieber Bruder, liebe Schwester, und es gibt Stromausfall. Und das passiert heutzutage besonders, weil die Moscheen teilweise so gebaut werden, dass die Frauen die Männer nicht mehr sehen können. Und deswegen, wenn dann Stromausfall passiert oder die Batterie vom Mikrofon aus ist, dann kriegen die Frauen nichts mehr mit. Wie dem auch sei, die Frauen können dann kurz abwarten. Wenn es dann irgendwie weitergeht, weil es eine technische Störung gab, dann holen sie einfach diese 1-2 Positionen nach, die sie verpasst haben. Ansonsten sollte der Imam schon an der Position angekommen sein, der folgenden Raka'a, an der sie stehen geblieben sind, sie waren im Rukur, und dann der Imam ist schon jetzt im nächsten Rukur, von der nächsten Raka'a, dann beten sie einfach mit dem Imam mit und holen nachher einen Raka'a nach. Ansonsten sollten sie merken, dass der Strom nicht mehr kommt und das Gebet schon lange eigentlich vorbei sein müsste, dann beten sie einfach alleine weiter und jede Frau für sich und wie gesagt, und beabsichtigen, aus dem Gemeinschaftsgebet auszutreten, und dann haben sie eben das getan, was sie tun können, und Allah weiß am besten Bescheid. Nummer 2, wann sagt der Ma'mum den Taslim? Da gibt es zwei Ansichten darüber, bekannte Ansichten. Die eine ist, dass wenn der Imam Assalamu alaikum rahmatullah nach rechts gesagt hat, und dann sagt er Assalamu alaikum rahmatullah nach links, dann sagt derjenige, der hinten dran ist, erst dann sagt er auch Assalamu alaikum rahmatullah nach rechts und Assalamu alaikum rahmatullah nach links. Und diese Gelehrten begründen es damit, dass sie sagen, der Taslim an sich ist ein Akt, ja, besteht aus einmal nach rechts und nach links Assalamu alaikum rahmatullah sagen. Sie sehen das als eine Einheit. Die allermeisten Überlieferungen sind ja, wie wir gesagt haben, dass man nach rechts und nach links sagt. Und wir sehen das eben als eine Einheit. Und die zweite Ansicht ist, dass man, sobald der Imam den Taslim nach rechts gesagt hat, sagt man auch danach, wenn der fertig ist, dann sagt man den Taslim nach rechts und dann sagt der Imam den Taslim nach links und dann sagt man ebenfalls den Taslim nach links. Und sie begründen das damit, dass sie sagen, beide Taslims sind voneinander unabhängig. Der rechte ist sowieso ein Rücken und der linke ist Sunna. Und es gibt ja auch Überlieferungen, dass man den Taslim nur einmal spricht. Insofern sagen sie, erst die eine Ibadah, dann machen die andere hinten nach und dann die zweite, dann machen die zweite nach. Und sie sagen, es könnte ja auch sein, dass der Imam nur nach rechts sagt und dann würde man umsonst warten. Wie doch sei, das ist ein kleiner, mehr oder weniger Witz nebenbei auf jeden Fall. Wie gesagt, beide Ansichten gibt es und also ist eher eine Art Vollkommenheit, welche Ansicht du eher folgst, und Allah weiß am besten Bescheid. Letzte Angelegenheit, weil es um das Kapitel Nachzügler geht beim Gebet, liebe Geschwister, die allermeisten Gelehrten, unter ihnen die vier Rechtsschulen alle, also die Imame der vier Rechtsschulen, sind der Ansicht, dass jemand, der ein Nachzügler ist, nicht als Imam fungieren darf. Wodurch zeigt sich das? angenommen, du kommst zu spät zum Gebet, dann holst du nach dem Imam, wenn der Imam fertig ist, eine Raka'a nach oder mehr. Und dann kommt noch jemand rein, der noch später ist als du, und betet dann neben dir und bezeichnet oder nimmt dich dann als dein Imam an. Ja? Und betet hinter dir oder neben dir und macht dich sozusagen zum Imam. Ja? Nach der allermeisten Ansicht der Gelehrten gilt das nicht. Und deswegen sollte man möglichst die Sache aus dem Weg gehen. Es ist eine Sache, die nicht überliefert ist. Wie manche Gelehrte gesagt haben, widerspricht aber nicht unbedingt den Textbeweisen. Und deswegen soll man der Sache aus dem Weg gehen. Weil es ist eine Sache, die mit Sicherheit stattgefunden haben muss. Ich meine nicht, dass man einen Nachzüger zum Imam macht. Nein, ich meine, dass Leute zu spät kommen zum Gebet und nachholen und dass danach nochmal Leute kamen, die zu spät. Das muss stattgefunden haben, das heißt, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mehrfach, vielleicht nicht sogar täglich. Ja? Und wenn wir nichts darüber erfahren haben, dass irgendjemand einen Nachzüger zum Imam gemacht hat, dann ist es schon ein starkes Indiz, dass man der Sache aus dem Weg gehen sollte. Ja? Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.